Die Spatzen pfeifen es von den Dächern der schottischen Kleinstadt. Für Peter Kermans Anwaltskanzlei sieht es düster aus. Keine Mandanten, kein Einkommen. Kerman hat also Zeit, seiner Verflossenen Jenny Oliver bei der Suche nach dem sonderbaren Einsiedler Tim zu helfen.